1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Und das Thema heißt Mein Sommer 2009. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer 2009 sprechen. Was ist bei euch in den letzten Monaten Besonderes passiert? Schönes, vielleicht auch ganz Spektakuläres oder irgendwie Abgefahrenes oder vielleicht auch Trauriges, sehr Trauriges. Mein Sommer 2009. Das ist unser Thema und wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Henry und der ist 22. Hallo Henry. Hallo. Hallo. Was war dein Sommer? Mein Sommer war halt in Sommerferien bin ich durch 21 Länder gereist und mit einer Internetbekanntschaft, also ich habe jemanden gesucht, mit dem ich reisen wollte, ja, und habe im Internet halt da gesucht und da gibt es ja verschiedene Communities und ja, so. Mhm. Und du hast gefunden einen Mann oder eine Frau? Eine Frau. Eine Frau? Mhm. Eine fremde Frau? Genau. Also die wie alt ist oder war? Ist? 21. Auch 21, genau. Also 21 bis 22. Genau. Ein Jahr jünger. Und dann seid ihr durch 21 Länder gefahren? Innerhalb von 3 Wochen. Das ist ja unfassbar. Ja, allerdings ist sie nur eine Woche mitgekommen. Ja. Und weil ihr das ein bisschen zu viel war mit der Autofahrt und so. Aber wir haben auch in einem Zelt geschlafen und in einem Zimmer geschlafen. Wir haben immer in Hostels übernachtet und so. Also ihr seid mit dem Auto gefahren, nicht Interrail oder mit dem Zug irgendwas? Genau, mit dem Auto, genau. Ich habe mir vor 4-5 Monaten halt mein erstes Auto halt gekauft. Ja. Und damit bin ich dann gleich halt durch halb Europa sozusagen gefahren. Was für ein Auto ist es? Ein Peugeot 206, also ein Kleinwagen. Ja. Aber ich bin zufrieden damit. Keine Frage. So, jetzt hast du dieses Mädel im Internet kennengelernt und hast ihr gesagt, ich habe vor, irgendwie eine Riesenreise zu machen, wer hat Bock mitzukommen? Und da hat die sich gemeldet. Genau, richtig. Und die wohnt in deiner Umgebung? Oder? Nein, nee. Also ich wohne zwischen Bremen und Hannover, ja, in Nienburg kann man sagen, ja, also bei Nienburg und sie wohnt in Halle in Sachsen. Oh ja, das ist ein Entner weg, ne? Genau. Ja. Wir haben uns auch vorher einmal getroffen, ja, ne, damit man sich halt sieht, vorher auch Fotos ausgetauscht im Internet und so und gechattet, ja, ganz viel. Und dann haben wir uns getroffen in Braunschweig, genau in der Mitte ziemlich. Aha. Und da war sie auch also sehr sympathisch oder sie ist auch sehr sympathisch. Ja. Und dann haben wir ein bisschen halt geplant und geredet und welche Länder wir besuchen wollten und so. Hatte sie denn auch schon so einen Plan, dass sie in den Sommerferien durch sehr viele Länder reisen, ja, wollte oder ist sie durch dich so drauf gekommen? Genau, also sie hatte halt 3 Wochen Urlaub, mhm, und sie wollte auf jeden Fall irgendwas halt urlaubmäßig was machen und auch halt irgendwie europäische Länder auch. Und fand das irgendwie eine ganz schräge Idee, dass da ein Typ sagt, ich fahre einfach mal drauf los? Genau. Bist du einfach drauf losgefahren oder hattest du oder hattet ihr eine feste Route? Also wir haben schon eine feste Route gemacht und wir haben eine kleine Route gehabt und eine große Route. Ja. Und die große Route hätte sie wohl nicht mitgemacht, und aber die habe ich letztendlich ja dann doch alleine gemacht. Ja. Also die große Route. Und jetzt spekuliere ich im Hinterkopf die ganze Zeit schon 21 Länder, so, ja, irgendwie so im Radius von Deutschland. Gibt's denn da überhaupt so viele Länder? Ja, also wo warst du? Hätte ich auch nicht gedacht, genau. Du brauchst nicht alle aufzuerzählen, aber so grob. Nee, genau. Also es gibt ja 50 Länder in Europa, hätte ich auch gar nicht gedacht. 50 Länder, guck, wusste ich auch noch nicht. Ja. Und ich habe sie halt da abgeholt und dann sind wir nach Tschechien. Immer die Hauptstädte haben wir immer gesehen, auch, also ich auch vor allen Dingen. Mhm. Und Prag, dann nach Wien, dann Bratislava, ja, und komplett in Südosteuropa, den Teil von Südosteuropa und den ganzen Balkan komplett. Wahnsinn. Und Italien, San Marino, Vatikan. Wahnsinn. Monaco. Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Wie weit in Italien wart ihr unten? Wart ihr bis in Palermo? Ich war schon mal als kleines Kind auf Sizilien. Ja. Diesmal bin ich halt, da war sie dann nicht mehr da, sie ist in Budapest, ist sie mit dem Zug nach Hause gefahren, hat sie am Balaton gesagt, ja, morgen möchte ich nach Hause fahren, ist mir zu viel, habe ich gesagt, ja, das ist ja ein guter Witz und so, und dann, das ist ehrlich gemeint, oh, ja gut, dann fahre ich dich zum Bahnhof, kann ich auch nicht ändern, aber halt nach Rom sind wir, bis nach Rom. Bis Rom, immerhin. Genau, bin ich so, dran. Sie hat dann irgendwann schlapp gemacht, sage ich, genau. weil sie ihr zu viel war. Genau. Ihr wart im Prinzip vollkommen fremde Menschen vorher. Richtig. Nun wissen wir alle ja, dass wenn man auf Reisen geht mit Leuten, dann kann man sich, dann das ist immer eine Bewährungsprobe, auch wenn man mit Freunden auf Reisen geht, ob das funktioniert. Wie hat denn das funktioniert? Immerhin wart ihr, wie viele Tage wart ihr zusammen oder Wochen? Ja, eine Woche waren wir schon zusammen, ja. Und allein in dieser Woche ist schon eine riesen Route gelaufen, ne? Ja, ja. Wie habt ihr euch denn da verstanden? Ja, wir haben uns soweit gut verstanden. Wir haben uns nie gestritten. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel, sag ich mal, so von, ja gut, schon ein bisschen von der Familie und so, aber alles eher so, sag ich mal, nicht so ins Detail gegangen. Also nicht schon, obwohl man ja viel Zeit hat, wenn man im Auto sitzt und riesen Routen fährt. Genau. Ne? Aber ich höre immer gerne Musik und so. Ach so. Und da kannst du schon anfangen, wenn das nicht Ihr Musikgeschmack war. Nee, also ich habe ihr gesagt, ja, wenn dir das nicht gefällt oder so, dann können wir das nächste Lied machen, anmachen. Ich habe ihr auch angeboten, dass sie ihren MP3-Player mitnimmt und das kann ich ja auch ins Radio und so. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dann noch etwas Action passiert, sage ich mal, in Albanien. Da war sie dann ja schon längere Zeit nicht mehr dabei. Und dann habe ich so ein bisschen Lust verspürt, sage ich mal, wieder ein bisschen Sex zu haben. In Bulgarien bin ich dann zum Taxifahrer gegangen zum Beispiel. Moment, in Albanien hattest du ein bisschen Lust auf Sex und dann in Bulgarien bist du zum Taxifahrer gegangen. Genau, habe ich gefragt, ja, wo ist denn hier so der Straßenstrich oder so? Ach, und guck mal, der Henry, unser Henry, fragt in Bulgarien nach dem Straßenstrich. Hätten wir auch nicht so gedacht. Ja, und dann auf jeden Fall... Dann habe ich den Taxifahrer, der hat auch mal in Deutschland gearbeitet und wir haben uns dann gut unterhalten und der war auch locker drauf und so. Dann habe ich da eine gefunden halt. Das ging auch ganz gut alles. Und in Albanien wollte ich das Gleiche machen. Allerdings bin ich dann in Tirana, in der Hauptstadt, wollte ich mir die Stadt angucken, bin ich spazieren gegangen, also abends. Dann habe ich da auch noch ein bisschen Ausschau gehalten nach einer Frau. Und dann habe ich da schon eine so gesehen und die ist dann zu mir hingekommen und dann hat sie gesagt, Sex, und dann habe ich gesagt, yes, und dann habe ich gesagt, ja, wie teuer, so auf Englisch halt, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, 50 Euro, wollte ich noch ein bisschen günstiger machen, die Währung ist ja in Albanien leck, und wollte ich 40 Euro nur bezahlen, umgerechnet, und dann auf einmal hat es gehupt, und dann habe ich gedacht, das wäre irgendwie ein anderer Freier oder so, und der will jetzt irgendwie vor mir rankommen oder so, keine Ahnung. Und dann hat er irgendwie so einen Ausweis gezeigt und da stand da Polizei drauf. Ach. Und mein Herz, und ich habe ja vorher auch schon gehört von dem Taxifahrer und so, dass es in den ganzen Ländern da verboten ist. Und man hat ja auch gehört in der Türkei, dass ja eine Junge da irgendwie ins Gefängnis kam und so. Ja, ja, gut. Und andere Geschichte noch. Aber verboten auch als Freier Frauen anzusprechen? Oder verboten für die Prostituierten? Prostitution allgemein. Ist allgemein, ja gut, aber wer ist dann betroffen? Ja, dann? Also so genau kenne ich mich da auch nicht aus, wie gesagt. Aber, ja, wie ging es dann weiter? Die Polizei war dann da und dann? Ja. Und dann, dann, als ich den Ausweis gelesen habe, da Polizia, dann mein Herz hat richtig gepocht, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann bin ich schnell weggelaufen. Also. Und dann war der halt noch im Auto da und dann war so eine kleine Art Verfolgungsjagd, sag ich mal. Und dann bin ich, sag ich mal, in die nächste Ecke gegangen, weil mein T-Shirt, das war ziemlich markant mit der Aufschrift und so weiter, weiß ich. Und dann bin ich in die nächste Ecke gegangen, hab das ausgezogen, das T-Shirt, und dann die andere Seite genommen, damit das nur noch schwarz war, damit man mich nicht so schnell erkennen kann. Ist ja wie im Krimi. Ja. Und dann bin ich dann zum Hostel gerannt, zu meinem, so eine Art Hotel. Und zum Glück haben sie mich nicht gekriegt. Mann! Mann, du machst aber auch Sachen. Ja, du bist ein junger Kerl, musst du denn Nee, muss ich nicht. Ja, eben. Eigentlich nicht, aber im Urlaub ist es halt, wenn ich vor allen Dingen, wenn ich nur einen Tag in einem Land bin. Ja. Zu mühsam. Ja, genau. Ja. Was ich dich gerade noch fragen wollte, als du mit deiner Begleiterin aus Halle unterwegs warst, ihr habt ja in einem Zelt geschlafen, in so einem Zimmer auch. Ist da was gelaufen? Ja, also ich sag mal, in erster Linie war es schon für mich halt eine Reisebegleitung, aber in zweiter Linie habe ich mir auch gedacht, ja, wenn irgendwas passieren sollte, da auf ist der nicht schlecht. Ist nicht schlecht, genau. Ist was passiert? Ist nichts passiert. Also. Ich weiß auch jetzt nicht warum. Ich habe mal so Andeutungen gemacht, so, ja, ich würde jetzt mal gerne kuscheln oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, wie was? Und dann habe ich gesagt, ja, war nur Spaß. Und also sie hatte da irgendwie keine Lust und so. Ihr seid aber nicht im Streit auseinandergegangen. Nein, überhaupt nicht. Ihr war es einfach dann zu viel. Genau, also am Balaton hat sie gesagt, ja, lass uns doch noch einen Tag länger bleiben. Ne? Da habe ich auch Wasserski gelernt und so, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, nee, ich wollte eigentlich noch Budapest morgen sehen gleich. Und und dann da ging es dann halt los. Ja. Und dann aber haben wir uns nicht gestritten. Und eigentlich hast du ja auch dann überhaupt gar nicht viel Zeit gehabt. Du warst ja einen Tag angucken, nächste Station. Ja gut, ne? Also ich sag mal so, also es gibt ja Leute, die machen 2 Wochen Urlaub in einem Land wie Mallorca oder so und dann fliegen die dahin in den Ort und sind von morgens bis abends am Strand und dann abends noch Party und sehen gar nichts vom Land. Natürlich, du hast recht. Und ich halt durch die Länder, habe ich die Landschaft schon gesehen. Natürlich, du hast einen Eindruck gewonnen. Und dann immer die Hauptstädte. Ja, genau. Sightseeing-Tour mitgemacht, mit einem Bus habe ich die größten, wichtigsten Sehenswürdigkeiten gesehen und so. Und war schon. Ich habe auch viel Sport gemacht, ich habe viele Leute kennengelernt, habe auch Party gemacht, Hostels. Wie viele Kilometer bist du gefahren? Über 9000 Kilometer. 9000 Kilometer, Hammer. Ja. Hammer. Was war der schönste Ort, wo du warst? Ja, also viele. Also Monaco ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ne? Monaco, aber auch die Städte wie Wien, Prag, Rom und Budapest ist auch sehr schön. Ja, da haben wir alle zusammen. Und das kleine Auto hat alles gut mitgemacht. Ja, zum Glück. Also gestern ist mir das Auto kaputt gegangen und der Schlauch von der Benzinpumpe abgegangen. Sei froh, dass es jetzt passiert ist. Genau, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. So Henry, wir haben daraus gelernt, in Albanien, Vorsicht, ne? Genau. Vorsicht, ne? Hätte auch alles so übel ausgehen können. Genau, auch sehr viel Armut und so. Und wenn man nach Deutschland wiederkommt, man ist echt froh, dass man in Deutschland lebt. Ja, das ist immer das Tolle am Reisen. Das finde ich auch. Wenn man weit unterwegs war, freut man sich immer wieder, zu Hause zu sein und unser Land wertzuschätzen. Ne? Ja. Wie gut es hier ist. Ja. Tolle Sache. Danke für deinen Anruf und für die Schilderung. Ja. Danke und auch. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Und, viel Glück noch und so weiter. Und deine Sendung ist gut. Danke. Gucke ich, wenn ich Zeit habe, regelmäßig. Und super, freut mich. Weiter so. Henry, danke schön. Tschüss. Okay, danke auch. Tschüss. So, unser Sommer 2009, mein Sommer 2009, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, über euren Sommer 2009. Was habt ihr gemacht oder was ist passiert in diesem Sommer? Auch irgendwas Ausgefallenes, was wir gerade gehört haben von Henry, oder womöglich auch etwas sehr Trauriges? 0800 220 50 50, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Denise, ne? Nicht Dennis, sondern Denise. Genau. Hallo. Denise, 33. Schön, dass du da bist. Hallo. Denise, dein Sommer. Ja, mein Sommer, da muss ich einen kleinen Ausschwenk machen. Vor 5 Jahren habe ich auf der Kur jemanden kennengelernt. Ja. Wir hatten eine Beziehung von ungefähr 7 Monaten. Und damals hattet ihr... Und ich war in einer festen Beziehung damals. Und nach den 7 Monaten hat er gesagt, er hätte auch jemanden gefunden. Dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich mich eben nicht mehr, weil das bringt sonst zu viel Konflikte. Also ihr hattet was miteinander und er hat dann trotzdem jemand anders noch gefunden? Er hat dann jemand anders gefunden, ja. Ah, okay. Und ich war ja auch in einer Rückbeziehung, kann ich ihm ja nicht böse sein, sage ich jetzt mal. Nee, wenn man da fair rangeht, muss man das dann akzeptieren. Ja, und dann hatten wir jetzt 5 Jahre keinen Kontakt mehr und Ende Mai auf einmal klingt das Telefon und dann heißt, rat mal, wer dran ist. Ja, dann war er's. Eine Stimme sagte, rate mal, wer hier ist. Mhm. Und hast du ihn gleich in der Stimme erkannt? Genau. Ich habe ihn ja nicht vergessen können die ganze Zeit. Ja. Bist du die ganze Zeit in deiner Beziehung geblieben? Die habe ich vor einem Jahr beendet. Ach so. Aber so. Er ist mittlerweile verheiratet. Ach du lieber Gott. Ja. Ich dachte jetzt gerade, es fügt sich alles ganz toll. Du bist aus der Beziehung raus. Er hat sich vielleicht auch getrennt von... Ja gut, erzähl mal weiter. Er hat angerufen und ja, und dann hat er gemeint, er wird sich gern mit mir treffen, ob er auf einen Kaffee vorbeikommen könnte, ja, weil er gerade geschäftlich zu tun hat in der Nähe und er wäre öfter schon mal hier vorbeigefahren bei mir. Also er wohnt sehr weiter weg von dir? Ja, so ungefähr 150 Kilometer ja, ist es mittlerweile. Mhm. Und... So, und dann? Ja. Dann ist er mittags vorbeigekommen zum Kaffee. Ja. Ich habe dann auch schon gewusst, dass er 2 Jahre schon verheiratet ist. Das hat er dir vorher am Telefon schon gesagt? Ja, das habe ich gewusst, ja. Wie, das hast du gewusst? Weil ich zwischendurch mal seine Mutter angerufen hatte. Ah. Es hatte mir keine Ruhe gelassen, deswegen. Wusste er, dass du mal Nachforschungen betrieben hattest? Ja, das hat er gewusst. Ach so. Aber du hast nur einmal Nachforschung und dann hast du... Und das war vor 2 Jahren und dann habe ich gesagt, nee, ich lasse die Finger weg. So, jetzt kam er zum Kaffee bei dir vorbei. Genau. Du wusstest oder weißt, dass er verheiratet ist. Wie lief dann dieses Kaffeetrinken ab? Wir haben uns unterhalten, was so die letzten paar Jahren passiert ist. Mhm. Und das war, dann habe ich gesagt, ja, deine Mutter ist nicht so begeistert von der Schwiegertochter. Mhm. Und hat er gemeint, ja, das war der größte Fehler, was er hat machen können. Dass er geheiratet hat. Oh. Ja. Nun ahne ich ja schon eine gewisse Entwicklung. Ja, aber also er hat zu mir gesagt, dass er eben den Fehler nicht mehr gemacht hätte und dass er mich auf, also dass er sich aufs Neue in mich verliebt hat und dann haben wir schon wieder so weitergedacht und alles und Familienplanung sozusagen. Ach, gute Leute. Also wir sind ja immer noch beim Kaffeetrinken, bei dem ersten Kaffeetrinken. Ja, das haben wir da so ein bisschen mit angeschnitten gehabt schon. Ja. Und wie oft habt ihr euch denn jetzt seitdem gesehen? Gesehen nicht oft. Also wir haben jeden Tag SMS geschrieben, beziehungsweise dann gechattet. Ja. Und de facto läuft da jetzt wieder was zwischen euch beiden? Er meldet sich seit 5 Wochen nicht mehr. Ach so. Ja, wie? Einfach so. Wie? Erst wieder schon Familienplanung und was ihr alles gemeinsam machen wollt und dann meldet er sich nicht? Was ist denn da los? Keine Ahnung. Aber der Sommer hat es so schön angefangen und mir ging es gut und jetzt wieder, ja. Also du hattest die Hoffnung Anfang des Sommers, Mensch, da könnte jetzt doch was draus werden aus dieser Kurliebe. Mhm. Und das könnte das große Glück werden. Ja. Und er hat das auch befeuert. Ja. Ihr habt in der Tat darüber schon gesprochen, dass ihr mal heiraten würdet wollen und dass ihr Kinder kriegt und sowas? Ja. Darüber habt ihr gesprochen? Ja. Das ist weil ja nun wir das ja vor 5 Jahren eigentlich schon angeschnitten hatten, ja, ja, so leicht. Und ja, aber wie hat er denn dann im gleichen Atemzuge gesagt, dass er sich von seiner Frau trennen möchte bald und sowas? Er will ihr das schonen dann beibringen, so eins nach dem anderen eben. Habt ihr auch schon wieder miteinander geschlafen? Gleich beim Kaffeetrinken. Ich habe es mir doch gedacht, dass das Kaffeetrinken so ausging. Ich wollte ja gerade nicht danach fragen sofort. Aber meine innere Stimme sagte mir doch schon wieder, das Kaffeetrinken hat genauso geendet. Ja. Natürlich. Es ging nicht anders. Wir haben es vielleicht eineinhalb Stunden ausgehalten. Und dann riss man sich die Kleider vom Leib und schon... Nee, so schlimm war das nicht. Er hat dann, ich habe ihm dann so meine Wohnung nochmal gezeigt, erst nach dem Kaffee und... Das Schlafzimmer? Ja, da musste er wohl oder übel durch, weil er Raucher ist und bei mir in der Wohnung wird nicht geraucht. Ach so, toller Trick. Und da ist er auf die Terrasse, muss er da durch das Schlafzimmer. Sehr geschickter Trick. Er muss durchs Schlafzimmer, um auf die Terrasse zu rauchen. Ja. Und irgendwann ist die Zigarette aufgeraucht und dann schlendert man so zurück durch das Schlafzimmer. Und nee, dann waren wir schon wieder im Wohnzimmer. Ach so. Und dann waren wir so da gestanden und dann hat er gemeint, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Habe ich gesagt, ja. Und da wurde dir schon ganz kribbelig. Ja, das wurde mir vorher schon. Ich habe den Kaffee schon fast verschüttet gehabt. Ja. Und dann ging es dann aber dann im Wohnzimmer zur Sache. So war es, ja. So war's. So, das ist alles sehr schön und aufregend, aber nun meldet er sich seit fünf Wochen fünf nicht mehr. Fünf Wochen, ja. Einfach so. Hast du denn mehrfach dann ihm nochmal eine SMS geschickt oder angerufen irgendwas? Er reagiert gar nicht. Angerufen nicht wegen der Frau, aber so SMS und E-Mail und er soll sich doch bitte melden. Ich krieg bis jetzt noch keine Antwort. Also SMS könnte man immer noch denken, irgendwas stimmt mit dem Handy vielleicht nicht. Oder aber dann könnte er sich ja irgendwie von einem anderen Gerät aus melden. Aber ja. E-Mail reagiert er auch nicht. Genau. Hast du irgendeine eine Idee, was nun los ist? Nein, ich habe überhaupt keine Idee. Er wollte mich sonntags früh zum Frühstück besuchen. Dann hat er einen Auffahrunfall auf der Autobahn gehabt. Und hat gesagt, er muss es leider absagen, das Treffen, weil er eben mit dem Auto nicht mehr fahren kann. Es ist dann Totalschaden. Montags haben wir nochmal SMS geschrieben, da hat er mich, also sonntags und dann montags nochmal, da hat er gefragt, wie es mir geht. Ich habe zurückgeschrieben, mir geht's gut und wie geht's dir? Und ich habe keine Antwort mehr gekriegt seitdem. Aber du bist sicher, dass er nicht verletzt war durch diesen Unfall, dass da doch irgendwie, dass er im Krankenhaus liegt? Nee, ich habe ihn ja gefragt gehabt, dass... Daran liegt es nicht? Nee. Also es gibt sicher zwei Möglichkeiten. Einmal, dass vielleicht doch irgendwas geschehen ist, dass er krank ist und nicht reagieren kann. Also so Gedanken macht man sich ja dann. Oder aber, er macht einen Rückzieher und seine Frau hat vielleicht davon irgendwie erfahren, dass ihr Kontakt habt. Die hat gewusst, dass er mit mir wieder Kontakt hat. Ah ja. Aber dass wir eine Beziehung hatten, beziehungsweise wieder was angefangen, das weiß ich natürlich nicht. Aber sie denkt sich, hat er gesagt. Hältst du denn für möglich? Du kennst den ja nun ein bisschen. Ist das eher ein, ja, ich will mal nicht sagen feiger Typ, eher ein zurückhaltender, ja, schüchterner Typ, der sich dann auch von, der dir nicht klar ins Gesicht sagen würde, ich habe es mir doch anders überlegt. Nee, so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Also Rätsel über Rätsel. Genau. Und da es mir vor vielleicht 5 Tagen keine Ruhe gelassen hat, habe ich mal bei seiner Mutter versucht anzurufen. Ja. Da war die Schwester dran und dann habe ich gesagt, naja, dass ich eben nichts mehr vom höre und ob was ist. Und dann hat sie gesagt, nee, soweit sie weiß, geht's ihm gut. Und sie hört ja auch nicht viel von ihm. Ach so. Also, damit war das Gespräch schon wieder beendet. Ah, weil, also ja. Die Möglichkeit, dass er doch nun erkrankt ist oder irgendwie einen anderen Unfall noch hatte, die Möglichkeit ist nicht gegeben? Sie hat gemeint, vielleicht ist er geschäftlich im Ausland. Hör mal, was ist denn das dann für ein seltsamer Typ? Der macht dir erst da die großen Hoffnungen, kommt dich besuchen, erzählt was von heiraten und Kinderkriegen und macht sich dann wortlos vom Acker? Ja. Was ist denn das für einer? Jetzt hänge ich genauso wieder da wie vor 5 Jahren. Ja. Bist du nicht allmählich auch richtig sauer auf den? Ich bin schon sauer, ja, aber... weißt du, ich wäre jetzt an der Stelle so sauer, dass ich den mal auf seinem Handy anrufen würde. Ich habe es ja mal probiert gehabt, aber das ist aus. Ach, das ist aus? Ja. Immer? Ja, einmal war es aus. Hat er eine Box dran? Nee, hat er nicht. Nee. Nicht erreichbar. Ja. Ja, was kann das sein? Das kann wirklich sein, dass er einfach einen Schwanz einzieht. Ja, aber ich meine, ich habe auch dann in der Mail geschrieben gehabt, er soll ja wenigstens dann sagen, was los ist. Natürlich, ja. Dass ich wieder zur Ruhe komme, weil ich denke ja, laufen dran. Also, dem geht's gut, sagt die Schwester. Der ist nicht irgendwie verschütt gegangen. Dem geht's gut, der ist zu Hause und lebt da, wo er immer lebt. Ja. Das heißt, er geht auch an seinen E-Mail-Account. Ich denke, ja. Ja. Hast du auch noch eine Anschrift von dem, wo der wohnt? Nein. Nee. So, dann würde ich ihm erst mal eine E-Mail schreiben und ihm schreiben, wenn du jetzt innerhalb der nächsten 2 Tage nicht antwortest, dann sind wir für immer geschiedene Leute. Ich würde das nicht freundlich mehr machen. Denn das ist nicht korrekt, was er da veranstaltet. Das ist nicht korrekt. Ja, klar, es ist nicht korrekt. So. Und wenn du dann immer noch nichts von dem hörst, dann kannst du es auch wirklich vergessen. Dann war das nochmal ein kleines Freudenfeuerwerk jetzt im Sommer. Aber gut, dass er jetzt gegangen ist, als wenn es vielleicht noch weiter sich entwickelt hätte und du dich noch weiter reingehängt hättest in die Sache. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Also schreib dem und dann weißt du zumindest, woran du bist. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann schick ihm einen Brief an die Adresse der Mutter. Also wenn du es ganz hundertprozentig machen möchtest. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Aber nicht mit einem Bettelbrief und irgend sowas, sondern hier zack, paar Tage Zeit. Beim Brief kann man eine Woche Zeit geben, er den dann hat. Und dann ist aber auch Schicht im Schacht. Ja, das Dumme ist ja, ich weiß ja nicht, wann er wieder zu der Mutter dann mal hingeht. Ja, egal. Ja. Ich würde es doppelt hält besser. Ich würde es aber die E-Mail gleich nachher oder morgen früh raus und dann mal sehen, was los ist. Denise, das tut mir leid. Okay. Ich hätte mich schon sehr gefreut für dich, wenn das jetzt toll gelaufen wäre. Ja. Das ist jetzt dein Sommer 2009, da wirst du immer dran denken. Ja, natürlich werde ich dran denken. Ja, klar. Okay. Dennoch, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, auch tschüss. Mein Sommer 2009. Was ist in eurem Leben in diesem Sommer, in diesem Jahr 2009 passiert? So passiert, so gravierend, im positiven oder im negativen Sinne, dass ihr wirklich das nicht vergessen werdet. Dass ihr immer denkt, oh, 2009 war das und das. Oder, oh, wow, 2009 war das und das. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Roman, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Roman. Ja, wir reden über deinen Sommer. Ja, mein Sommer war ja ganz schlecht. Meine Frau ist am Samstag verstorben an Krebs, was erst vor 3,5 Monaten festgestellt wurde. Erst vor 3,5 Monaten? Ja. Was für ein Krebs war das? Bauchspeicheldrüsenkrebs und Leber mit Metastasen. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wie hat sie das bemerkt vor 3,5 Monaten? Sie hatte 3-4 Wochen nichts gegessen. Quasi hat sie mal gesagt, das stinkt, das mag ich nicht, das kann ich nicht essen und so. Mhm. Und dann hat sie 15 Kilo abgenommen und dann hat man also vom Arzt aus gesagt, Magenprobleme und dann immer diese Tablettennehmerei und so. Und dann war es das und dann ist sie auf meinem Geburtstag, wie ich 65 geworden bin, 13. Juni, da ist sie dann, lag sie ins Bett, im Bett und dann kamen meine Söhne, guckten und sagen, nee Vater, das geht so nicht weiter, wir müssen sie ins Krankenhaus tun. Und dann haben wir das gemacht an dem Tag. Und dann hat man 2 Tage später festgestellt, dass durch CT, dass sie diesen Krebs hat. Was natürlich dann für euch alle ein furchtbarer Schock gewesen ist. Ganz grausam. Ja. Und dann wegen der Chemo, die sie dann bekommen hatte, aber da sie körperlich nicht mehr in der Lage war, dagegen anzugehen, hat das nur noch ein bisschen, sagen wir mal, verschlimmert. Und ja, dann war dann gar nichts mehr zu machen, auch nichts mehr mit Chemo. Und dann war nur noch diese Begleitung. Ja. Also man hat noch angefangen, eine Chemotherapie zu machen? Ja. Ja, und hat aber nichts genutzt, es hat es nur verschlechtert. Und ja, genau so. Für sie war es schwieriger dadurch. Ja, es war schwieriger. Dann hat man ihr so einen Port gesetzt, sagt ihr vielleicht etwas? Ja. So. Und der hatte sich entzündet und dann hatte man den wieder, dann ist sie ein paar Tage zu Hause gewesen. Ja. Dann hat man mit dem Pflegedienst ihr den morgens und abends dieses Zeug da gebracht und so. Und dann bekam sie eine Entzündung, musste das wieder entfernt werden, dieser Port, und dann anderthalb. Also Port ist so ein, so eine, quasi so eine Einführung für Schmerzmittel, die man. Oder für Infusionen oder so. Genau. Ne? Die dann über die Haut eingeführt wird. Ja, und dann bekam sie dann anderthalb oder 2 Tage später, war das auf der anderen Seite noch ein. Gut, und dann war es aber so weit, dass sie, dann hat man gesagt, besser ins Hospiz, weil zu Hause, das geht einfach nicht. In diesem Sinne, wie sie drauf war, das ging gar nicht. So, und dann kam dieses Wort Hospiz und das war für uns alle und besonders für mich nicht zu ertragen, allein dieses Wort. Das war, wenn man weiß, was das bedeutet. Sterben, ne, so. Und das war ja unmöglich. Und ja gut, dann haben wir uns dann doch entschlossen, das zu tun. Und dann ist sie dahin. Jetzt möchte ich über dieses Hospiz etwas sagen, ganz besonders. Und zwar, wir haben, ich weiß nicht, ob du es weißt, Neusser Kirmes Schützenfest. Immer dieses, das war, wurde auch im WDR 3 übertragen. So. Das ist eigentlich ein bekanntes Ding. Und das war ja vor 2 Wochen erst. Und dann Schützenfest in Neuss. Ja, Schützenfest in Neuss. Das war ja vor 2 Wochen. Und dann hat diese Schwester Maria Goretti von diesem Hospiz, Augustinus Hospiz in Neuss, eine Kapelle besorgt, extra für meine Frau, hat das Bett so gestellt am Fenster, ein großes Fenster, und hat das so gestellt, meine Frau ein bisschen hochgelegt im Bett und dann vier Musikstücke haben die da gespielt. Also, und die ganze Familie stand da drumherum. Also das war ja eine Situation. Wahnsinn, wie rührend, wie toll, dass die Schwester das arrangiert hat. Ja, wie die das gemacht haben. Was war das für Musik, was waren das für Musikstücke, die man deiner Frau gespielt hat? Also ich habe nicht viel Ahnung von diesen Musikstücken, die man so Kirmes spielt, aber das waren so dezente. Mhm. Und auch ein christliches dabei. So, ne? Ja. Und ja. Jetzt aber die... Lass mich noch fragen, deine Frau hat das bei vollem Bewusstsein mitbekommen? Vollem Bewusstsein, ja. Mhm. Sie war auch bis zum 2 Tage vor ihrem Tod total dabei. War ihr ganz klar, dass sie sterben wird müssen? Ich vermute. So, wir haben nicht so. Ich hatte mich nicht getraut, mit ihr darüber zu sprechen. So. Haben denn die Ärzte ihr gesagt, dass sie unheilbar erkrankt ist? Ja, das ja. Ne? So. Das ja. Aber sie hatte immer noch Hoffnung und das ist klar. Ich war jeden Tag von morgens 8 bis abends 8 bei ihr, habe ihr die Hand gehalten. Sie abgewaschen und alles mögliche. Ja. Und dann bin ich da auch dadurch krank geworden, weil bin ich bei meinem Arzt gewesen, weil wegen Rückenschmerzen und aber wahnsinnige Rückenschmerzen und dann sagte er, das hängt damit zusammen. Das wollte ich nicht glauben. Ja, ja. Aber es stimmt einfach, weil meine Schmerzen sind jetzt, wo meine Frau verstorben ist, weg. Die Frau ist am Samstag verstorben. Ja. Ist sie friedlich eingeschlafen? Ja, ganz friedlich, ohne Schmerzen. Also sie ist schmerzmittelmäßig gut versorgt worden. Versorgt worden, und, richtig, ja. Und offensichtlich dann hervorragend betreut worden in diesem Hospiz. Ja, also das kann man nur bewundern, diese Leute, die da arbeiten. Ich kann man wirklich nur bewundern. Ich ziehe auch meinen Hut vor den Leuten, die dort arbeiten, ja. Ja. Ach, wirklich. Und auch eine sehr gute Idee, es sind sehr gute Einrichtungen. Und für die Menschen ist es... natürlich hilfreicher und besser doch zu sterben, als unter Umständen in der Anonymität eines Krankenhauses. Oder auch zu Hause. Oder vielleicht auch zu Hause, ja, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Elend ist da nicht so bemerkt, wird da so nicht bemerkt wie zu Hause. Ich hatte ja eine Zeit lang, war sie ja auch hier. Und wir wussten ja alles so. Das war ja nicht mehr lange, wo sie zu leben hatte. Und dann denkt man, das halte ich nicht aus. Oder die Familie auch so. Meine Schwiegertochter und mein Sohn, der ist gestern 45 geworden und der andere 42. Wir sind alle sehr krank gewesen, auch mit. Und das dafür, also das Hospiz, wo man auch Tag und Nacht da reingehen konnte. Und sie hat sich ein Einzelzimmer gehabt auch? Ja. Ja, sehr gut. Und immer war jemand da? Ja, immer war jemand da. Sie ist, wie du sagst, oder wie wir gerade gesagt haben, am Samstag verstorben. Warst du in der Todesminute bei ihr? Nein, in der Minute nicht. Eine Viertelstunde vorher. Und also eine halbe Stunde vorher, kann man sagen. So, und dann, aber da schlief sie und ich hatte Schmerzen, ging nach Hause und eine halbe Stunde später rief die Schwester Maria Goretti an und sagte... Sie ist verstorben. Ja. Das ist wirklich so sonderbar. Das höre ich so oft, sowohl hier im Rahmen der Sendung als auch in anderen Zusammenhängen, dass die meisten Menschen sterben in dem Moment, wo die Angehörigen das Zimmer verlassen haben. Das hatte die Schwester mir auch vorher gesagt. Solange wie sie da sind, wird sie nicht gehen. Es gibt bei den Buddhisten so eine Überlegung oder eine Annahme, warum das so ist. Und die sagen, dass der Sterbende aus Mitleid, aus Mitgefühl nicht vorher stirbt. Weil er dem Angehörigen das nicht antun möchte. Mhm. Und erst wenn der Angehörige gegangen ist, er ganz frei sein kann und gehen kann. Genau so. Wie die Musikkapelle da gespielt hat und sie sagte dann zu mir, wie die aufgehört haben, wir haben so keinen Beifall, sage ich, wir klatschen so. Um die anderen nicht zu stören oder so. Und dann sagte sie zu mir, du musst dich aber bei denen bedanken. Ne? Das waren Worte, die tun immer noch weh. Ne? So. Ja. Wann hat die Kapelle gespielt? Vorige Woche? Ja, vorige Woche Montag. Montag. Montagnachmittag bekamen die extra. Das war ein ganz tolles Ding. War das. Wie lange wart ihr verheiratet? 45 Jahre. 45 Jahre. Respekt. Das ist eine lange Zeit. Jetzt stellst du eine schöne Zeit. Ja, sehr schön. Für die du dankbar bist. Aber wie? Ja. Jetzt stehst du eigentlich ja noch unter Schock. Das ist ja nun mal gerade ein paar Tage her. Aber auch, ja. Wie hast du jetzt die letzten Tage verbracht? Was machst du? Im Kreis meiner Familie. Ja. Die haben mich sowas von gut aufgefangen. Du hast gerade etwas gesagt von deinen Söhnen. Habt ihr gemeinsam auch Kinder? Wir haben gemeinsam zwei Söhne. Achso, das sind eure Söhne. Achso, ja. Ich dachte, das wären Kinder aus erster Ehe gewesen. Nein. Und eure gemeinsamen Söhne sind das. Ja. Wann ist die Beisetzung geplant? Geplant, weil sie jetzt so eine Urne-Beisetzung bekommt und wir dann wegen dem Krematorium da warten müssen, wissen wir das noch nicht ganz genau. Dauert dann noch ein bisschen. Ja. Gibt es Momente, wo du, wenn du alleine bist, weinst? Aber wie? Ja. Da brauche ich nicht alleine hier zu sein. Ja. Ich weine manchmal überall. Ja, ist auch richtig so. Ja, ist auch richtig so. Naja, manche besuchen dann so die Stille und die Einsamkeit, weil sie... Ja, ich versuche mich dann wegzuschleichen, aber das passiert einfach so. Nur ist deine Frau ja, kann man ja sagen, so mitten aus dem Leben gerissen worden. Ja. Sie war vorher relativ fit und gesund. Immer fit. Wie alt ist sie geworden? 63. 63. Hattet ihr mal so über den Tod gesprochen, wie es ist, wenn einer zuerst geht, wie der andere? Das haben wir nicht gemacht. Weil ich denke, wir wollten beide daran nicht glauben, ne? Dass man denken, dass einer von uns nicht da ist. Wir waren immer zusammen, das ging gar nicht anders. Ich finde sehr tröstlich, dass du in deiner Familie so aufgefangen bist. Oh ja. Und so eingebettet bist. Ja, das stimmt. Ja. Und ich finde in aller Traurigkeit auch tröstlich, dass offensichtlich diese letzten Tage für deine Frau in diesem Hospiz, dass es auch noch was Schönes gab, was sie dort erlebt hat. Ja, das war wichtig für sie und auch für uns, ja. Dann ist nämlich Hospiz eben nicht nur verbunden mit Tod und Elend, sondern auch mit tiefen Empfindungen und unter Umständen noch sehr schönen Erlebnissen für die kranken Menschen. Ja. Wenn man aber auch bedenkt, so, dass das wirklich dann nur eine kurze Zeit ist, wo sie das noch erleben oder irgendetwas erleben. Aber das ist schon wichtig, dass sie was Friedliches, was Ruhiges. Genau, genau. Und ich glaube, du wirst dein Leben diese Szene nicht vergessen, während als die Musiker da standen und für deine todkranke Frau gespielt haben. Ja, das war sehr schön. Das vergisst du nie. Jürgen, wenn ich jetzt mal dran denke, ich habe 4 Monate, wie die Krankheit dauerte, nicht einmal geträumt von meiner Frau oder so, ne? Weil ich mich an nichts erinnern kann. Und jetzt die letzten Tage, wo sie tot ist, träume ich jede Nacht, aber intensiv, vergangene Nacht, so dass ich jeden Tag ihr eine Lampe da am Bett gestellt habe und ich habe einzelne Tage in einem Traum erlebt. Das ist nicht so schön. Lieber Roman, von meiner Seite aus mein tiefes Mitgefühl. Danke. Und ich wünsche dir viel Kraft, deiner Familie viel Kraft und freue mich, wie gesagt, dass du in deiner Familie gut aufgehoben zu sein scheinst. Ja, meine Schwiegertochter kümmert sich unendlich um mich und meine Söhne auch. Prima, prima. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wünsche alles Gute. Ebenfalls, danke. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Wenn ihr auch anrufen wollt, kostenfrei. Zu unserem Thema, mein Sommer 2009, was ist in eurem Sommer passiert? Für Roman war es nur ein sehr schlimmes und trauriges Ereignis, seine Frau ist gestorben, aber wir haben ja auch am Anfang Henry gehört, der eine riesen Autotour von 9000 Kilometer durch Europa gemacht hat. Was ist bei euch geschehen? Herzlich willkommen, Jason, 23, ja, hallo. Ja, ich möchte auch mein herzliches Beileid erstmal dem Voranrufer aussprechen. Sehr nett von dir. Fühle ich mich ja fast jetzt mit meinem Thema ein bisschen hinten dran. Und wenn ich letzten Sommer zum Thema angerufen hätte, dann wäre das ganz anders gewesen als diesen Sommer, weil im letzten Sommer haben meine Frau und ich die Entscheidung getroffen, unser Kind doch nicht abzutreiben. Und wir hatten uns eigentlich schon dafür entschieden, es abzutreiben. Der Termin stand schon fest, weil wir uns auch erst ein halbes Jahr kennengelernt hatten und wir hatten die schönste Zeit unseres Lebens da zusammen und dann ist sie eben schwanger geworden und dann haben wir uns entschieden, doch das Kind zu kriegen und das hat diesen Sommer so ganz anders gemacht als alle Sommer zuvor. Also, die Entscheidung für das Kind war im Jahre 2008. Genau, ne? Und das war sozusagen mit der schönste Sommer meines Lebens, ja. Mit ganz viel Liebe und ganz viel Freiheit und eigentlich nur schönen Erlebnissen. Und dann haben wir uns fürs Kind entschieden, weil wir gesagt haben, wir schaffen alles zusammen und auch das Kind. So, jetzt 2009, was ist jetzt in diesem Sommer geschehen? Ja, diesen Sommer sieht es eben so aus, dass wir eine total süße, gesunde Tochter haben, aber eben unser schönes, befreites Leben dafür eingetauscht haben und nur noch bei uns in der Wohnung sitzen und keinen Freundeskreis haben. Die einzige Bezugsperson, die wir noch haben, ist eben die Mutter meiner Frau, und mit der haben wir ein total schlechtes Verhältnis und fühlen uns auch nicht wohl, wenn unsere Tochter bei der ist, wenn wir dann abends mal weggehen können. Sag mal, ihr hattet früher einen tollen Freundeskreis. Ja, von also, Leuten? Das ist so, wir wohnen in Süddeutschland und ich bin eben damals nur für den Zivildienst, um mal von oben wegzukommen, ganz aus dem Norden runtergekommen. Und da ist eben mein ganzer Freundeskreis geblieben natürlich. Und dann habe ich mich hier verliebt in meine Frau und dann sind wir hier geblieben. Und jetzt stehen wir halt alleine da. Aber das klingt jetzt doch schon sehr negativ. Du sagst zwar, wir haben eine süße Tochter, aber unser schönes, leichtes, beschwingtes und so sorgenfreies Leben, das gibt's nicht mehr. Ja, also, wie ist das erklärbar? Man kann doch auch mit einem Kind, gut, das verändert den Alltag, das ist mir schon klar, aber man kann doch dann auch in einer anderen Weise glücklich und unbeschwert weiterleben. Ja, ich weiß nicht, da haben wir eben noch nicht so den Bezug zu. Wir haben halt früher immer was gemacht und konnten lange aufbleiben, weggehen, was trinken. Na gut, klar, das geht natürlich jetzt nicht mehr, da müsst ihr euch jetzt arrangieren. Und das haben wir halt vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt und wir haben halt gedacht, wir zwei sind so glücklich und wir schaffen alles, und dann kam eben das Kind und jetzt ist die Schwangerschaft, weil das war auch schon eine schwierige Zeit, das erste halbe Jahr. Ja. Dann kam das Kind und meine Frau hat ganz ganz viele Schmerzen in Rücken und auch hat auch nicht das, was sie sich vorgestellt hat, wieder abgenommen und fühlt sich da auch jetzt unwohl, und darunter leidet eben jetzt die Beziehung ganz stark, und beruflichen Vorstellungen sind auch zurückgewichen. Wir haben jetzt also auch andauernd finanzielle Probleme zu den Sorgen, die wir eben so noch haben. Ja. Welche beruflichen Sachen haben sich denn durch das Kind verändert? Ja, also ich habe jetzt mein Studium abgebrochen. Warum? Eben, damit ich beim Kind zu Hause kann, damit meine Frau ihren beruflichen Weg auch weiter einschlagen kann. Was macht sie oder will sie weitermachen? Sie möchte jetzt eben Ausbildung in Richtung Wirtschaftsassistentin, um danach Wirtschaftsrecht studieren zu können. Aber im Moment geht ja gar nichts. Im Moment ist sie auch wahrscheinlich auch immer zu Hause. Genau. Und jetzt im Sommer wechseln wir halt. Bis jetzt habe ich studiert. Das breche ich ab, weil das noch so langwierig ist. Ich entscheide mich danach für eine Ausbildung, damit einer den schnelleren Weg ins Berufsleben geht, und sie wählt eben den langen schulischen Weg, und deswegen bleibe ich jetzt ein Jahr zu Hause. Ist das für dich okay oder machst du es auch mit Zähneknirschen? Nee, das ist für mich okay, weil weil ich schon den besseren Draht zu dem Kind habe als meine Frau jetzt. Ach so, wie kommt das? Meine Frau hat eigentlich immer gesagt, sie möchte keine Kinder haben, und es hat sich dann durch mich ein bisschen umstimmen lassen und ist damit jetzt aber nicht glücklich, weil sie sich eben durch die Schwangerschaft so verändert hat und. Aha, ich verstehe. Und eigentlich unzufrieden ist und ihr altes Leben zurück möchte. Und ich weine natürlich unseren glücklichen Monaten auch hinterher. Na gut, also von deiner Seite erstmal gesehen, natürlich, das Leben verändert sich, wenn ein Kind da ist. Dann kannst du nicht mehr Party und Halligalli machen wie vorher. Das ist klar. Aber das Leben bekommt auch eine andere Qualität. Aber was ich jetzt viel ernster nehme, ist, dass offensichtlich deine Partnerin das Kind vielleicht gar nicht richtig akzeptiert. Ja. Kann das sein? So klingt? Ja, auf jeden Fall. Ja, also. Das finde ich bitter. Das finde ich heftig. Weil dann wird es sehr ernst. Ja, aber da tut mir meine Frau mindestens genauso leid wie das Kind, weil das ist ja keine Boshaftigkeit ihrerseits, sondern das tut ihr selber weh, dass sie keinen richtigen Zugang und nicht dieses Elternglück, was alle Mütter immer sagen, was man fühlen muss, dass sie das selber nicht so fühlen kann. Okay, aber es ist vielleicht auch eine Einstellung, zu der man sich vielleicht auch noch ein bisschen bewegen kann. Und wenn man das nicht schafft, sollte man da aber unbedingt professionelle Hilfe suchen, weil Sonst wird das auf Lasten auf dem letztendlich auf Lasten des Kindes ausgetragen. Zu Lasten des Kindes ausgetragen. Ja, das ist bei mir schon ganz gut aufgehoben. Na gut, aber du bist, da ist ja noch die Mutter. Und wenn die Mutter das Kind nicht mag, was meinst du, wie so ein kleines Kind das merkt, wenn es noch so klein ist? Mhm. Gibt es denn auch Spannungen zwischen euch, dass sie dir irgendwie so ein bisschen doch vorwirft, du hast mich dahin gedrängt, dass ich das Kind kriege? Also in dieser Hinsicht gibt es zum Glück keine Vorwürfe, aber eher an uns beide gerichtet. Oh Gott, warum haben wir uns damals in dieser Nacht noch umentschieden und warum haben wir es nicht einfach so stehen lassen mit Kind abtreiben? Das hätte alles jetzt viel leichter gemacht. Wir hätten unser unbeschwertes Leben weiterführen können. Und mit diesen Gedanken, die beschäftigen einen halt jeden Tag. Na gut, aber dann sollte man sich mal endlich von diesem unbeschwerten Leben verabschieden. Ihr habt euren Spaß gehabt und müsst auch eure Verantwortung tragen. Wir haben halt leider nur so kurz zusammen Spaß gehabt. Aber ich glaube, das Problem ist auch, dass wir es nicht schaffen, unser neues Leben und auch darin glücklich zu sein, sondern immer nur in dem alten Leben zu schwelgen, wie schön das alte ist. Ja, das glaube ich. Das meinte ich gerade damit, dass ihr jetzt auch mehr nach vorne gucken müsst. Und wie ihr aus der jetzigen Situation das Beste macht. Es gibt ja viele junge Eltern, die, ja klar, ist das alles anstrengend, aber die auch ein schönes, neues, anderes Leben führen, anders als das vor einem Jahr, klar. Aber nur nach hinten schauen bringt dann überhaupt gar nichts. Da muss man nach vorne schauen. Freust du dich denn richtig? Es fehlt halt irgendwie an Ideen, wie man das schaffen kann, dieses neue Leben auch sich schön zu gestalten. Mhm. Das probieren wir und wenn wir dann mal Zeit haben, abends wegzugehen, dann ist es nie wie früher. Dann können wir auf einmal überhaupt nicht mehr denselben Spaß haben. Und wird immer alles nur teuer und schlecht jeden Abend. Ja. Und diese glücklichen Abende sind irgendwie weg. Es geht halt auch nicht immer nur um Spaß. Ne? Das ist jetzt eine herbe Lebenseinsicht. Es geht auf Dauer nicht nur um Spaß. Ja. Hast du denn so wirklich tiefe, ernste Freude an dem Kind und liebst du das Kind aufrichtig? Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da bin ich ja schon beruhigt. So, ich möchte aber gerne, Jason, dennoch dir anbieten, dass meine Psychologin dich mal kurz zurückruft. Ja, sehr gerne. Vielleicht kann sie dir noch einen Tipp auch für deine Frau geben, denn da muss irgendwas geschehen. Das kann nicht auf Dauer so sein, dass sie in einer relativen Distanz zu dem Kind ist. Würden wir gerne, wenn du das möchtest, melden wir uns gleich nochmal bei dir. Sehr gerne. Das machen wir. Schönen Gruß an deine Frau und alles Gute euch dahin. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Lena, 31. Hallo, Lena. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich war diesen Sommer zum ersten Mal nach 25 Jahren in meinem Geburtsland in Südkorea. Ah, nach 25 Jahren? Ja. Da warst du damals 6 Jahre alt. Ja, also. Konntest du und dich dann überhaupt ist es ja noch länger her, weil ich war 4,5, als ich nach Deutschland kam. Konntest du dich an das Land noch erinnern? Nee, an das Land direkt nicht. An einzelnen Gegebenheiten habe ich gedacht, ich kann mich erinnern. Und das war ja auch einer der Gründe. Ich wollte immer auch wissen, was jetzt Einbildung oder was jetzt Sachen aus dem Fernsehen sind oder ob es wirklich Erinnerungen sind, die ich wirklich habe. Südkorea? Ja. Südkorea. Bist du adoptiert worden? Oder ja, ich bin adoptiert worden. Ah ja. Und haben deine Adoptiveltern dich sehr früh aufgeklärt darüber, dass du adoptiert wurdest? Naja, das ist ein bisschen schwierig, auf dem schwäbischen Plattenland das zu leugnen. Aber ich meine, die Adoption habe ich ja bewusst mitbekommen. Man sieht es dir natürlich sehr an, wenn du, ja klar. Also ich habe ja auch schon gesprochen, also ich musste am Anfang, als ich in Deutschland war dann auch eine Übersetzerin da, weil ich konnte mich ja mit meinen Adoptiveltern nicht verständigen und musste dann ja auch Deutsch lernen, was relativ schnell ging. Ich meine, kleine Kinder raffen das kam ziemlich schnell dann. Kannst du dich an diesen Kulturschock noch erinnern? Oh ja, das war schon sehr, sehr extrem, was ich aber jetzt erst als Erwachsene wirklich kapiere, was damals eigentlich gelaufen ist. Ja. Und das war schon sehr, sehr extrem und ich glaube, meine Adoptiveltern haben auch nicht wirklich gewusst, was sie da tun. Was viele Adoptiveltern nicht gewusst haben, was sie sich antun vor 25, weil du vielleicht schon zu alt warst für eine Adoption? Ja, auch das und einfach, ich denke, das ist immer ein Unterschied, ob du ein Kind, also sage ich mal ein deutsches Kind adoptierst, das vielleicht schon ein, zwei Tage älter ist, oder ob du ein Kind aus einem anderen Kulturkreis adoptierst. Weil ich meine, wenn ich mir heute so Kinder angucke, die 5 Jahre alt sind, ich war ein Jahr im Kindergarten, bin ich zur Schule gegangen, wenn du jetzt die Erstklässler so anschaust, die sind doch schon relativ weit einfach. Und ich glaube, dass meine Adoptiveltern einfach nicht wussten, wirklich damit umzugehen. Ja. Aber das ist ja kein Einzelfall, das ist ja bei vielen Adoptiveltern, die wussten das nicht, was sie da wirklich tun. So, jetzt bist du nach so vielen, vielen Jahren, du bist 31, ja. Hast du dich entschieden, ich gehe jetzt zu meinen Wurzeln, wo ich herkomme, in meine Heimat. Warum, woher kam diese Entscheidung und warum kam die erst jetzt? Also ich denke mal so, als Adoptierte habe halt so diese typische Phasen, sagen wir mal so, durchgemacht. Die erste Phase war, ich bin Deutsche und und nichts anderes. Mhm. Also dieses Leugnen von wegen, ja, das ist... Also wolltest gar nichts damit zu tun haben. Groß. Genau, ist ja so, dein Umfeld ist ja deutsch und du sprichst nur deutsch und deshalb ist das ja alles auch gar nicht wahr. Dann war halt auch so eine Phase, wo ich halt richtig gehend sauer auf meine leibliche Mutter und auch auf, ich war auf die ganze Nation im Prinzip sauer, weil ich gesagt habe, die haben mich verkauft, ich will mit denen nichts zu tun haben. War das so? Oder hat man dich aus einem Waisenhaus adoptiert damals? Ja, also ich wurde, das kam im Nachhinein raus, ich wurde vor einem Waisenhaus ausgesetzt, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich eine Waise bin. Also man nennt das so schön immer Wirtschaftsweisen. Wussten deine Eltern das, dass du ausgesetzt wurdest damals? Das war bekannt. Dass ich so, und jetzt im zarten Alter von 31 hast du dann gesagt, ich muss mal gucken gehen. Ja, ich wollte einfach sehen... wenn man sich auch vorher damit ein bisschen beschäftigt, ich wollte einfach wissen, wie viel Koreanerin in der Deutschen steckt. Genau. Und du wusstest natürlich, wo deine Eltern dich, in welchem Ort sie dich adoptiert haben, aus welchem Ort du kommst? Ja, also das war ein bisschen schwieriger, weil meine Eltern haben mich ja nicht geholt, ich wurde ja von einer Organisation vermittelt. Ach so. Ja, ja. Ich habe eine Bekannte, da ist es so, da sind die Deutschen darunter gefahren. Ja, das Kind ist mittlerweile auch so gang und gäbe, damit die Adoptiveltern einfach überhaupt ein bisschen Bezug zu dem Land herstellen, von dem adoptiert wird. Aber damals vor 25, 30 Jahren war das alles noch ein bisschen anders. Da waren die alle noch nicht so weit. Wie war das jetzt für dich, dort unten zu sein? Also im großen Teil war es einfach nur Kulturschock, dieses Mal halt andersrum. Mhm. Weil, also Asien oder Südkorea von der Kultur einfach eine ganz, ganz andere ist. Du warst doch vorher noch nirgendwo in Asien gewesen. 2 Wochen auf Koh Samui, aber das zählt nicht wirklich. Ja. Wie lange warst du jetzt unten? Fast 4 Wochen. Ja. 4 Wochen. Mhm. Hast du dich einfach nur so da treiben lassen oder gab es sogar irgendwie einen Sinn, irgendwie, dass dir der Sinn danach stand, auf die Suche nach deinen Eltern zu gehen? Ja, klar. Also wir hatten schon teilweise ziemlich straffes Programm. Also erstmal halt... Wer ist wir? Also 2 Freundinnen haben mich begleitet. Auch Koreanerinnen, also ehemalige? Ja, ehemalige. Gebürtige, ehemalige. Deutsch-Koreaner oder koreanische Deutsche, wie rum auch immer. Ja, also mir ist zu der Organisation, die uns damals die Adoption halt auch vermittelt hat, um eventuell neue Daten einsehen zu können. Dann waren wir in dem Ort, in dem ich im Kinderheim war, um vielleicht noch was rauszufinden. Und hast du was rausgefunden? Im Endeffekt für mich einfach nur das halt, dass die Altersangabe höchstwahrscheinlich stimmt und dass... der ursprüngliche Name, den ich in den koreanischen Dokumenten habe, dass der höchstwahrscheinlich auch echt ist und nicht gegeben ist. Hast du da irgendwas Besonderes oder Spektakuläres unternommen, um deine Eltern zu finden? Ich war im koreanischen Fernsehen. Ach, du warst im koreanischen Fernsehen? Ja. Und hast du einen Aufruf gemacht? Ja. Ach, das ist ja irre. Das ist ja spannend. Aber es hat nichts genutzt. Nee, hat nichts über. Ich meine, hätte es sein können, weil ich kenne einige Adoptierte, die das auch gemacht haben und die haben tatsächlich, die haben tatsächlich dann jemand gefunden. War das eine große Fernsehsendung, die man in ganz Korea sehen konnte, in ganz ja, Korea? Ja, das ist beim Hauptsender war das und das war auch live. Also das war jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ja. Ganz kurze Frage noch an dich. War es gut, dass du runtergefahren bist? Ja, auf jeden Fall. Nicht um irgendwelche Ergebnisse unbedingt zu finden, sondern einfach um dem Herzen zu folgen einfach versucht zu haben. Lena, ich muss leider schon mal. Schön, dass wir noch gesprochen haben. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Ciao. Tschüss. In der Technik, Volker Tarke. Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht wieder. Gute Nacht. Tschüss.